Wir sollten uns stärker an islamischen Werten orientieren. Der Koran bietet die Lösungsansätze, die wir brauchen, um sexuelle Übergriffe auf Frauen effektiv zu unterbinden. Dieses Zitat der Grünen Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth kursiert nach den Silvesterübergriffen am Kölner Hauptbahnhof 2016 in den sozialen Netzen und wird bei Twitter und Facebook von vielen Usern geteilt und mit hämischen Kommentaren versehen. Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen. Das Zitat der grünen Abgeordneten Renate Künast aus der Süddeutschen Zeitung wird tausendfach auf Facebook verbreitet, nachdem ein Flüchtling in Freiburg eine Studentin vergewaltigt und getötet haben soll. Stopp! Beide Zitate sind gefälscht. Klassische Fälle von Fake News. Und vielleicht habe auch ich diese Texte niemals gesprochen, sondern sie wurden per Sprachsoftware aus meinen Radiomoderationen zusammengesetzt. Wenn die Nachrichten nicht so absurd wären und meine Stimme nicht doch noch ein bisschen unnatürlich klingen würde, man hätte es fast glauben können. Oder? Echt oder Fake? Der Kampf um die Wirklichkeit. Ein Feature von Markus Metz und Georg Seesle. Kapitel 1: Geschichte der Fälschung. Fälschung der Geschichte. Seit es Nachrichten gibt, gibt es auch Falschmeldungen. Machthaber haben schon immer ihre Untertanen mit falschen Meldungen bei Laune gehalten oder in Rage versetzt. Ohne Fake News hätten Romeo und Julia vielleicht glücklich bis an ihr Lebensende leben können. Ohne Fake News, die Bismarck als Emser Depesche an die Presse lancierte, wäre es vielleicht nie zum Französisch-Deutschen Krieg gekommen. Und seit dem Mittelalter bedient sich der Antisemitismus der plumpesten Fälschungen, um ein Volk, eine Religion zu denunzieren. Manipulationen und Falschmeldungen haben auch die Geschichte der Demokratie begleitet. Wahlkämpfe waren immer Versuche, das eigene Angebot positiv und das der Konkurrenten negativ abzubilden. Allerdings begnügte man sich bis zur Jahrtausendwende in der mitteleuropäischen politischen Kultur weitgehend damit, Kandidatinnen und Kandidaten mit Mitteln der Fotobearbeitung aufzuhübschen und sie in positiv besetzten Umgebungen zu zeigen. Persönliche Schmähungen des Gegners und Schlammschlachten, wie sie mittlerweile zum politischen Alltag gehören, waren da noch verpönt. I also want to speak to you without the filter of the fake news. The dishonest media, which has published one false story after another. Seit es Bilder gibt, gibt es auch gefälschte Bilder. Schlachtenmaler pflegten seit jeher die Feldherren in heroischer Pose inmitten des Kampfes zu platzieren, auch wenn sie sich in Wahrheit diskret im Hintergrund gehalten haben. Kriegsfotografien übertreiben die äußeren Effekte der Zerstörung, wenn sie die direkten Folgen eines Angriffs nicht zeigen können. Totalitäre Regimes lassen aus Propagandafotos missliebig gewordene oder auch ermordete Rivalen einfach herausschneiden, wie es etwa der einstigen Ehefrau von Mao Zedong geschah. Aber auch im heutigen Europa ist solche Eliminierung noch geläufig. So veröffentlichte 2017 die abgesetzte katalanische Regionalregierung auf ihrer Website ein Foto der Mitglieder der legitimen Regierung. Nur der frühere Minister Santiago Vila y Vicente fehlte. Den hatte man aus dem Bild wegretuschiert. 2008 ließ die iranische Regierung 4 Raketen als Test und Beweis ihrer Wehrkraft starten. Als eine von ihnen den Dienst versagte, kopierte man kurzerhand eine virtuelle Rakete in die verbreiteten Fotos, die einen eindrucksvollen Rauchschweif hinter sich herzog. Die Nachrichtenagentur AFP verbreitete das gefälschte Bild. Es kam auf die Titelseiten der großen Zeitungen im Westen. Als endlich jemand dahinter kam, dass Rakete 4 den exakt gleichen Rauchschweif wie Rakete 2 zeigte, war das Bild von der iranischen Raketenmacht schon in allen Köpfen. Seit es Sprache gibt, gibt es auch gefälschtes Sprechen. Die Imitation von Sprechweisen, Klangfärbungen, Dialekteinschlägen und kleinen Sprachfehlern. Die Grenze zwischen Fälschung und satirischer Schmähung ist dabei immer fließend. In den Mythen der Völker sind es Teufel, Dämonen und Gespenster, die mit fremder Stimme sprechen und so die Angesprochenen täuschen. Der Champion unter den Stimmenimitatoren im Tierreich ist der Leierschwanz. Man hört hier verschiedene Gerätschaften, Maschinen, Werkzeuge. Möglicherweise ein paar Menschen, die pfeifen, lachen, reden. Falsch. In Wahrheit ist es nur ein einziger Vogel. Ein Leierschwanz. Englisch Lyrebird. Der Lyrebird ist das Markenzeichen einer kanadischen Firma, die sich auf Voice Copying spezialisiert hat. Lyrebird-Sprecherin Francesca Shaw. Lyrebird was founded in 2017 by a group of three PhD students. Lyrebird wurde 2017 von drei Doktoranden am Machine Learning Laboratory der Universität Montreal, MILA, gegründet. Alle drei forschten auf dem Gebiet des Deep Learning, also der Arbeit mit künstlichen neuronalen Netzen und der Verbindung von künstlicher Intelligenz und Sprache. Ihre Forschungsergebnisse erregten hohe Aufmerksamkeit. Deswegen war es möglich, Investoren zu finden, um Lyrebird zu gründen. Benannt nach dem Vogel mit dem grandiosen Nachahmungsvermögen. Wir dachten, das wäre der richtige Name dafür, wie wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz die menschliche Stimme nachmachen. Mit meiner Stimme? Mit deiner Stimme? Mit unserer Stimme? I'm Barack Obama, and I think that my digital voice is quite impressive. I don't know exactly how they made it, but I'm really impressed. Aus ein paar Minuten Sprachaufnahme kann jede Stimme so weit zerlegt und neu zusammengesetzt werden, dass es sehr schwer fällt, sie von ihrem Original zu unterscheiden. Mit der Lyrebird-Sprachsynthese-Software kann man jeden Menschen fließend sagen lassen, was er nie gesagt hat. Wenn die Stimmen sozusagen digital gestohlen und nach Belieben benutzt werden können, dann ist auf kein gesprochenes Wort mehr Verlass. Man kann wohl sagen, dass diese Technologie die Basis aller menschlichen Kommunikation angreift, den sprechenden Menschen. Seit es das Internet gibt, lassen sich Fälschungen so schnell und massenhaft verbreiten wie nie zuvor. Der Journalist und Blogger Richard Gutjahr hat das als Shitstorm-Opfer persönlich erlebt. Ich glaube, die meisten Leute haben noch nicht kapiert, dass wir es nicht mit linearen Systemen zu tun haben, sondern die Architektur im Web eine kaskadenförmige ist, die sich wie dieses legendäre Reiskorn, das sich von Schachbrettfeld zu Schachbrettfeld sozusagen immer weiter verdoppelt. Und auf einmal haben sie es nicht mehr mit einem linearen Wachstum, sondern mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Auf einmal ersticken sie in lauter Reiskörnern, weil sich das explosionsartig wie ein Bacillus quasi immer verdoppelt. Aus 4 werden 8, aus 8 werden 16, aus 16 32 und dann 64 und irgendwann. Nein, im Netz reicht ein einziger Follower auf Facebook oder Twitter, um einen globalen Shitstorm auszulösen. Vielleicht genügt es, dass zwei oder drei Menschen auf eine gefälschte Nachricht hereinfallen oder hereinfallen wollen. Wenn sie dann ihre Empörung, ihre Überzeugung weitergeben, wird ihnen vielleicht leichter geglaubt als der ursprünglichen Fälschung, weil wir davon ausgehen, dass Gefühle echt sind. Eine Welle von Fake News entsteht, wenn es gelingt, eine gefälschte oder manipulierte Nachricht in Emotionen zu verwandeln. In Angst, Zorn, Neid, Bosheit oder Schadenfreude zum Beispiel. Die Fälschbarkeit der Welt ist so gut wie perfekt. Jede Geschichte, jede Botschaft, jede Nachricht kann gefälscht werden. Alles Abgebildete kann gefälscht werden. Jeder Ton, jede Stimme, jeder Dialog. Wem oder was kann man überhaupt noch vertrauen? Kapitel 2: Fake News oder der Weg in eine Gesellschaft ohne Wirklichkeit. Fälschungen begleiten die Menschheitsgeschichte, vergiften Kommunikation und Kultur im Großen wie im Kleinen. Aber mit dem digitalen Zeitalter, der Entwicklung des Internets und der sogenannten sozialen Netzwerke hat sich diese Entwicklung verschärft. Atemberaubend gestiegen ist die Verbreitungsgeschwindigkeit, die Reichweite, die Dichte aller Nachrichten, Bilder und Stimmen. Zugleich wurden die Mittel der Fälschungen immer billiger, einfacher zu handhaben, leichter zu teilen. Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop können fast schon Kinder bedienen. Und am allereinfachsten ist es, falsche Nachrichten und Lügengeschichten zu veröffentlichen, kurz Fake News. Wenn es gefälschte Nachrichten gibt, gibt es auch den prinzipiellen Zweifel an einer Nachricht. und damit eine Umkehrung. So wie man einerseits eine gefälschte Nachricht verbreiten kann, kann man andererseits auch jede missliebige Nachricht als Fake News denunzieren. Kein Wunder, dass selbst die Gründer und Pioniere der weltweiten Netzkultur der Entwicklung ihres Mediums mittlerweile skeptisch gegenüberstehen. Neben viralem Marketing, dem beständigen Bombardement mit direkter oder indirekter Werbung, den Raubzügen von kriminellen Hackern und Betrügern sowie einer gewaltigen Flut von Schwachsinn und Langeweile hat das Internet gefälschte Informationen und Nachrichten zu einer ernsthaften Gefahr für den demokratischen Staat und die liberale Gesellschaft werden lassen. Wie die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers 2017 untersuchte, ist die Wahrscheinlichkeit, auf Fake News zu stoßen, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter am größten. Auch in Europa wächst die Bedeutung der sozialen Netzwerke und damit das Aufscheinen einer Kultur, in der Fake News nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Fake News haben hier einen besonderen Stellenwert, weil man stets das Gefühl hat, sehr persönlich angesprochen zu werden. Die Twitter-Nachrichten eines Politikers erscheinen nicht mehr wie klassische Verlautbarungen, sondern wirken, als wolle uns der Absender direkt an seinen emotionalen Reaktionen teilhaben lassen. Und Gefühle sind in aller Regel stärker als Fakten. In den letzten Jahren ist so eine regelrechte Gegenerzählung zu dem entstanden, was im aufgeklärten Weltbild als das Wirkliche angesehen wird, nämlich das, was auf nachprüfbaren Fakten, auf Dokumenten und auf beglaubigten Aussagen beruht. Das alles Entscheidende an gezielten Falschinformationen ist, dass sie ein Mittel zum Zweck sind. Sie werden eingesetzt, um eine größere Erzählung zu etablieren oder zu unterfüttern. Patrick Gensing leitet den ARD-Faktenfinder, angesiedelt beim NDR in Hamburg, gleich neben den Büros der Tagesschau. Das, womit wir in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Staaten zumeist zu tun haben, sind Falschmeldungen zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Kriminalität, über Politikerzitate, und die meisten dieser Falschmeldungen lassen sich einsortieren unter der großen Erzählung, das deutsche Volk soll ausgetauscht werden, es werden Horden von Flüchtlingen extra nach Deutschland gebracht, um das deutsche Volk auszutauschen, und die Politiker haben einen großen Plan und die Medien stecken mit denen unter einer Decke. In diesem Bereich lassen sich die meisten Falschinformationen einsortieren und die Glaubwürdigkeit wird dadurch generiert, dass es eine beträchtliche Anzahl von Menschen offenbar gibt, die glaubt, dass Politiker einen großen Plan haben, dass Flüchtlinge gezielt nach Deutschland gebracht werden. Und wenn man an diese Erzählung glaubt, dann glaubt man auch die einzelnen Falschmeldungen und sie bestätigen diese Menschen in ihrer Weltsicht. Warum wir so gern auf Manipulationen, Fälschungen und Illusionen hereinfallen, hat drei Gründe. Der erste ist technischer Art. Die Fälschung ist im Wirklichen in Form und Aussage ähnlich. Der zweite Grund ist kognitiver Art. Die Fälschung hat einen Grad an Plausibilität und fügt sich in bestehende Wahrnehmungs- und Denkmuster ein. Und der dritte ist psychologischer Art. Die Fälschung fühlt sich gut an. Sie verspricht mir, das Leben leichter zu machen, meine Konflikte zu lösen, mich stärker zu machen. Nur wenn alle diese Komponenten zusammenkommen, hat eine Fälschung Aussicht auf Erfolg. Wie so etwas funktionieren kann, zeigt ein einfaches Beispiel. Am 4. September 2018 kommt es in einer U-Bahn der Linie 7 am Bayerischen Platz zu einem Streit zwischen zwei gebürtigen Berlinern, 23 und 37. Weil der Ältere ein eisernes Kreuz eintätowiert hat, beschimpft ihn der Jüngere laut Polizei als Faschist. Hierauf entbrannte ein Gerangel, in dessen Zuge der eben noch als Fascho Beleidigte der anderen Person mit einem bisher unbekannten Tatmittel seitlich in den Oberkörper gestochen haben soll. So Polizeisprecher Thilo Kablitz zur Berliner Zeitung. Die Polizei meldet über ihren Twitter-Dienst: Auf dem U-Bahnhof Bayerischer Platz der U7 in Schöneberg gibt es einen Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer wurde verletzt, der andere festgenommen. Dann taucht im Internet das wackelige Handyvideo eines Augenzeugen auf. Viel zu sehen und zu hören ist darauf nicht. Erst der dazu gepostete Text, gibt der Sache den offensichtlich gewünschten Dreh. Bayerischer Platz sticht ein Schwarzhaariger um sich. Teils Schwerverletzte. Kein Wort in den Nachrichten oder im Polizeiticker. Sensor funktioniert. Das Posting wird abgeändert weiterverbreitet. Südländer mit Messer. Schwerverletzte. Keine Meldung in den Medien wert. Auf einer internationalen Nachrichtenseite, die dem rechten Spektrum zugeordnet wird, heißt es in Bezug auf das unscharfe Video wenig später schon: Der Mann arabischen, nordafrikanischen Aussehens wurde abgeführt. Ein weiterer Kommentator vollendet die Transformation zum absoluten Fake. Kein Wort in den Medien. Moslem sticht wahllos auf Menschen ein. Terror in Berlin. Messerattacke in der U7. Es lässt sich nicht sicher sagen, wie viele Menschen diese oder ähnliche Falschmeldungen gelesen, weitergeleitet oder verfasst haben. Doch es dürften Tausende sein. In einer Kette aus Interpretation, Verdrehung und Erfindung wird ein Geschehen ins genaue Gegenteil verkehrt. Aus einem aggressiven Deutschen mit eiserner Kreuztätowierung wird ein messerstechender Moslem gemacht. Wo bewusste Fälschung mit politischer Absicht im Spiel ist, wo bloße Gedankenlosigkeit oder der pure Spaß daran, seine Mitmenschen zu verladen, lässt sich in dieser Kette kaum noch unterscheiden. Nicht einmal, wo es sich um echte Menschen handelt und wo um Social Bots, die programmiert sind, um solche Fake News zu verbreiten, zu wiederholen, zu massieren. Um aus solchen Fake News ein politisches Programm zu machen, genügt nun das, was in der Kommunikationswissenschaft Priming genannt wird. Passt eine Information zum eigenen Weltbild, wird sie übernommen und verbreitet, gleichgültig aus welchen Quellen sie stammt und wie leicht sie zu widerlegen wäre. So twitterte der AfD-Abgeordnete Markus Frohmeier zu obiger Fake-News-Kette: Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Fake News dienen oft als Bausteine für Verschwörungstheorien oder Kampagnen gegen kritische Beobachter. Im Fall des Journalisten Richard Gutjahr kommt beides zusammen. 2016 wurde Gutjahr im Urlaub Zeuge des Lastwagenanschlags auf der Promenade von Nizza. Vom Hotelbalkon aus filmte er mit dem Handy und berichtete über Twitter sowie in der ARD. Eine Woche später war er als einer der ersten Reporter des Bayerischen Rundfunks am Tatort des Münchner Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum. Zudem ist er mit einer ehemaligen israelischen Abgeordneten verheiratet. Bald kursierten im Internet wilde Verschwörungstheorien über Richard Gutjahr als angeblicher Verbindungsmann zwischen beiden Anschlägen und dem israelischen Mossad. There's a connection between the Munich shooting and the Nice, France PSYOP. And the connection is the Mossad, of course, as it is always. And in this case, it is Richard Gutjahr. And he is married to a Mossad agent. Ein amerikanischer Blogger hat wohl eine Gesichtserkennungssoftware über meine Bilder oder mein Foto laufen lassen und Ähnlichkeiten zu Anders Breivik festgestellt, dem Bomber von Norwegen und Massenmörder, der dort über 80 Teenager, glaube ich, waren es, abgeknallt hat. Und das steht dann über sie so im Netz, wenn sie ihren Namen googeln, ne, dass ich also auch noch für andere Terroranschläge irgendwie verantwortlich bin. Jetzt lachen hier natürlich alle darüber irgendwie. Meine Familie und ich haben auch erstmal darüber gelacht. Aber wenn sie dann zum ersten Mal irgendwie beim Brötchen holen morgens in der Bäckerei drauf angesprochen werden oder später sogar, wenn sie in die Arbeit gehen und ihre Arbeitskollegen sie lachend begrüßen und gut, ja, wo ist der nächste Anschlag? Ha, ha, ha. Dann gefriert ihnen irgendwann mal dieses Lachen im Gesicht und sie fragen sich, oh oh, das kriegst du jetzt nicht mehr weg. Gefälschte Wirklichkeit in der virtuellen Welt des Netzes wird in der realen Wirklichkeit zur ernsthaften Bedrohung. Wie kann sich ein Einzelner gegen die Verleumdung durch Fake News und Verschwörungsfantasien schützen? Es gibt Selbsthilfegruppen im Netz und da wiederum ist das Netz ja auch wirklich hervorragend und ich bin wirklich kein Netzfeind, ganz im Gegenteil. Kommt immer darauf an, wie man diese Technologie benutzt. Und genauso wie sich die Verschwörungstheoretiker da zusammentun und untereinander auch austauschen, um Leute oder Menschen gezielt fertig zu machen oder ihre kruden Theorien unter das Volk zu bringen, genauso gibt es aber dann auch die Opfer, die, wenn sie diese Energie überhaupt noch aufbringen, tatsächlich sich dann auch zusammentun, gegenseitig unterstützen, in geschlossenen Facebook-Gruppen zum Beispiel dann auch gegenseitig Mut zusprechen oder vielleicht sogar auch die Namen und Daten ihrer Angreifer austauschen, damit man gegen die auch juristisch vorgehen kann. Die individuelle, aber auch kollektive Ohnmacht, die Fake News und Denunziation im Netz erzeugen, droht die demokratische Zivilgesellschaft zu zermürben. Der ARD-Faktenfinder arbeitet jetzt seit April 2017 daran, Fake News zu erkennen, sie gegebenenfalls zu widerlegen, gezielte Desinformation, gezielte Falschmeldung richtig zu stellen. Patrick Gensing. Man prüft die Quellen, man spricht möglichst mit Leuten von vor Ort, man versucht transparent darzustellen, wie der Rechercheweg ist und dann eben auch darzustellen, warum das falsch ist und ordnet das Ganze ein, warum auch solche Falschmeldungen verbreitet werden. Was es natürlich gibt, sind verschiedene Anwendungen, die helfen, um Fälschungen zu erkennen. Also beispielsweise bei der Bildverifikation gibt es verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann, um festzustellen, ob ein Bild oder ein Video schon mal früher im Internet aufgetaucht ist. Man kann es abgleichen mit Karten im Internet, ob ein Video tatsächlich an der Stelle aufgenommen worden ist oder nicht. Man kann es abgleichen mit Wetterdaten. Man kann es mit verschiedenen GPS-Daten abgleichen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verifikationstools. Ähnlich ist es bei Facebook, dass es also wirklich Facebook als Datenkrake, kann man ja sagen, kann man für solche Suchen auch recht gut verwenden, weil es doch eben möglich ist, eine ganze Menge Suchanwendungen bei Facebook anzuwenden, um Verbindungen zwischen Personen herzustellen, um zu schauen, wer war wo aktiv. Die bislang ausführlichste Untersuchung des Phänomens Fake News im US-Wahlkampf 2016 durch die beiden Ökonomen Hunt Alcott und Matthew Jensko kommt zum Schluss, dass in der Endphase die 20 reichweitenstärksten Falschmeldungen auf Facebook mehr Leser fanden als die 20 meistgelesenen Nachrichtenartikel. Wenn Alcott und Jensko auch feststellen, dass eine Mehrheit nicht aufgrund von Fake News entscheidet, wen sie wählt, ist das nicht wirklich beruhigend. Wie gezielte Fake News im Netz wirken, ist tatsächlich noch nicht genügend erforscht. Aus dem Überhandnehmen der Fake News lassen sich für die Medien, aber auch für offizielle Verlautbarungen von Polizei, Justiz, Politik und gesellschaftlichen Organisationen zwei Lehren ziehen. Erstens gilt es, sich um Präzision zu bemühen. Vage Formulierungen und offene Vermutungen sind das ideale Einfallstor für die Transformation in Fake News. Und zweitens gilt es, Quellen kritisch und genau zu prüfen. Es geht uns nicht darum, Kollegen unbedingt in die Pfanne zu hauen, sondern es geht uns eher darum, tatsächlich den Diskurs zu versachlichen und die Berichterstattung zu verbessern. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich Falschinformationen weiterverbreitet werden, beispielsweise von Nachrichtenagenturen, was durchaus vorgekommen ist, dass Nachrichtenagenturen auf Satire hereinfallen, von der Titanic beispielsweise, dass sie Polizeipressemitteilungen so wiedergeben, dass sie nicht mehr korrekt sind. Das hatten wir im Fall Schorndorf beispielsweise, wo plötzlich die Rede davon war, dass es irgendwie 1000 Migranten gab, die Jagd auf Frauen gemacht haben, wovon am Ende überhaupt nichts übrig blieb. Dann schreiben wir auch Kolleginnen und Kollegen an oder rufen an und sagen, schaut euch nochmal eure Berichterstattung an, das scheint uns nicht so ganz korrekt zu sein. Das geht in Richtung Irreführung, auch wenn sie nicht absichtlich ist. Paul Horner, selbsternannter US-König der Fake News, lancierte Nachrichten wie die von einer mächtigen Lobby der Amish People oder von einem bevorstehenden Verbot der amerikanischen Nationalhymne durch eine demokratische Regierung. Durch das Priming landeten seine noch so absurden Behauptungen immer wieder auf den Seiten von Medien und Politikern. Mehrfach verbreitete Horner mit entsprechendem Medienecho, niemand anderes als er verberge sich hinter dem Pseudonym des britischen Streetart-Künstlers Banksy. Zumindest sein Zynismus lässt erkennen, dass er das Geschäft mit den Fake News nicht aus Überzeugung, sondern aus Lust und Profit trieb. 2016 erklärte Horner in einem Interview mit der Washington Post: Ehrlich gesagt, die Menschen sind noch dümmer, als man glaubt. Sie geben einfach jeden Schwachsinn weiter. Niemand checkt mehr die Fakten. Ich meine, das ist genau der Grund dafür, dass Trump gewählt wurde. Er hat einfach gesagt, was ihm gepasst hat. Und die Leute haben alles geglaubt. Und wenn sich dann herausstellte, dass das gelogen war, haben die Leute sich nicht darum geschert, weil sie es schon in sich aufgenommen und akzeptiert hatten. Das kann einem wirklich Angst machen. Als Horner 2017 überraschend an einer Überdosis starb, hielten das viele zunächst auch für einen Fake. In der Welt der Fake News scheint alles möglich und nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, dass für die Zukunft des Journalismus diese Art, auch wieder noch stärker zurückzugehen in der Geschwindigkeit, in der Quellenprüfung, dass das eine große Herausforderung ist, aber auch eine große Chance. Denn der Journalismus hat sich in den vergangenen Jahren eben auch an die Mechanismen der neuen digitalen Medien sehr stark angepasst und hat sehr stark auf Geschwindigkeit gesetzt. Und von daher glaube ich, dass das auch eine große Chance ist für Journalismus, sich zu besinnen auf unsere Aufgabe, eben wirklich Orientierung zu bieten, genau zu arbeiten. Und ich denke deswegen, dass ja immer solche Umbrüche und solche Phasen, wie wir sie jetzt erleben, solche Verwerfungen, dass die eben auch wirklich Chance sind, zu reflektieren und sich auch neu wieder aufzustellen. Kapitel 3. Kunst der Manipulation. Kunst der Verifikation. Jedes Bild ist eine Fälschung der Wirklichkeit, eine Interpretation. Ob als Maler, Fotograf oder Filmemacher, man wählt einen Ausschnitt, eine Perspektive, eine Lichtdramaturgie. Eine Fälschung ist etwas anderes. Sie hängt weniger von einer bestimmten Technik als von einer Absicht ab. Im einfachsten Fall will man die Welt vor seinen Augen oder, wenn es um die verbreitete Kunst des Selfies geht, sich selber einfach ein wenig aufhübschen. Im analogen Zeitalter war das verklärte wie das verzerrte Bild eine Sache von Künstlern und Handwerkern. Mittlerweile freilich ist das Bilderfälschen zum Massensport geworden. Mit dem Programm Fake App lassen sich in Fotos und Filmszenen Gesichter austauschen. Dann spricht beispielsweise Kanzlerin Angela Merkel bei einer CSU-Veranstaltung mit den Gesichtszügen von Putin oder Trump. Oder in einer Dialogszene wechseln Schauspielerinnen und Schauspieler Gesichter und Geschlechterrollen. Am häufigsten wird Fake-App genutzt, um Gesichter von Bekannten oder Promis in pornografische Szenen zu montieren. Besonders beliebt bei Schülerinnen und Schülern, um Lehrerinnen und Lehrer zu ärgern. Die App und Anleitungsvideos gibt es kostenlos im Netz. Wenn wir jedoch ohne jeden Zweifel glauben sollen, was wir sehen, dann müssen die Bildermaschinen enorme Rechnerkapazitäten und jede Menge Manpower und Kreativität aufbringen. Wenn es etwa darum geht, in einem Hollywood-Blockbuster Superhelden und Haustiere zu kombinieren. Aus einem Hinterhaus in München-Schwabing liefert die Firma Trickster Visual Effects für Filmproduktionen weltweit und speziell auch für Hollywood. Über 3 Stockwerke drängt sich Computerarbeitsplatz an Computerarbeitsplatz. Jeder und jede vor den Monitoren ist damit beschäftigt, einen bestimmten Aspekt der Realaufnahmen von Schauspielern in Aktion mit computergenerierten Bildelementen zu verbinden. Woran man hier arbeitet? Der Fachbegriff lautet Suspension of Disbelief, also das Ausschalten unserer Skepsis beim Beobachten von Ereignissen oder Bildern. Wie Dichter lernten, die fantastischsten Geschehnisse so zu schildern, dass die Leser sie glaubten, lernten Maler, Fotografen und Filmemacher, unmögliche Dinge so zu präsentieren, dass sie zumindest für den Augenblick wirklich erscheinen. Wir arbeiten zurzeit an Captain Marvel, einem Film von Marvel, wo die Hauptdarstellerin Brie Larson ist, der erste weibliche Superheld in der Marvel-Filmwelt sozusagen. Michael Koldewey, Trickster, Gründer und Geschäftsführer. Was man hier jetzt sehen kann, ist, dass wir die original gefilmte Schauspielerin in dem Bild teilweise ersetzen, weil sie Dinge macht oder Dinge auch mit ihrem Körper passiert, die sie im Echten natürlich nicht machen kann. Und um das zu können, müssen wir sie quasi auch in 3D nachbauen und haben sie als kompletten 3D-Charakter auch da und können dann sozusagen im Prinzip die Schauspielerin jederzeit ersetzen. Wenn ich jetzt einen Schauspieler abscanne in 3D, dann habe ich ihn gedoppelt sozusagen. Und dann kann ich natürlich hergehen und so wie Maskenbildner, Bildhauer, sein Gesicht verändern. Und wie wir alle wissen, je älter wir werden, desto größer werden unsere Nasen und Ohren. Das ist einfach, sie wachsen, bis wir umfallen. Und deshalb ist es so, dass bei jüngeren Menschen, bei Kindern natürlich, sind die Nasen viel kleiner. Ja, was macht man dann? Ne? Dann drückt man halt diese Nase zurück und die Ohren zurück und nimmt die Falten raus und schon wird aus einem Schauspieler, der vielleicht 50, 60, 70 ist, einer, der 30 ist, ja, oder 20. Das Kino war schon immer auch das Geschäft mit der Täuschung. Was aber würde geschehen, wenn eine solche digitale Technik der Suspension of Disbelief den Bereich der erklärten Fiktionen in Kunst und Unterhaltung verlassen würde, wenn nicht mehr das Bild eines Schauspielers manipuliert wird, sondern die Bilder von Politikern, Militärs, Wissenschaftlern als mehr oder weniger vollkommene digitale Simulationen durch Nachrichten, durch Dokumentationen, durch scheinbare Direktübertragungen geistern. Die Fälschbarkeit der Welt beginnt als fantastischer Spaß. Sie nimmt die Hürde zur satirischen Verzerrung und sie endet, ja, wo? Zum Beispiel vor Gericht. Damit einem Bild noch Beweiskraft zugeschrieben werden kann, muss sichergestellt sein, dass es nicht manipuliert wurde. Das ist eine Aufgabe für Christian Ries. Im 12. Stock des Erlanger Informatik-Hochhauses forscht der Multimedia-Forensiker am Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastruktur der Universität Nürnberg-Erlangen. Einen wichtigen Schritt machte die Multimedia-Forensik 2006, als entdeckt wurde, dass sich jedes Bild über eine spezifische Sensorhandschrift einer ganz bestimmten Kamera zuordnen lässt. An Wirkung verloren hat diese Methode, seit die sozialen Netze aufkamen, wo Bilder häufig mit deutlich niedrigerer Qualität veröffentlicht werden. Denn das Komprimieren lässt einen Teil der Spuren, die auf die Ursprungskamera hinweisen, verschwinden. Also greift Christian Ries zusätzlich etwa zum sogenannten Resampling-Erkenner. Beim Resampling-Erkenner geht es darum, wenn ich ein Bild aus zwei Komponenten zusammenbaue, dann aus Sicht des Manipulators, dann habe ich oft das Problem, dass die Größen oder die Drehungen der Bilder nicht genau zusammenpassen. Das heißt, ich muss einen Teil von einem Bild ausschneiden, ein bisschen verkleinern oder vergrößern und dann so in das andere Bild einpassen oder ein bisschen drehen. Und diese Verkleinerung, Vergrößerung, Drehung, das wird in einem Bildverarbeitungsprogramm als sogenannte Resampling-Operation umgesetzt. Das heißt, benachbarte Bildpunkte werden interpoliert. Das sind jetzt viele Fachausdrücke. Und es entsteht ein bestimmtes Muster zwischen den benachbarten Pixeln. Und das kann man suchen mit einem sogenannten Resampling-Erkenner. Also der Resampling-Erkenner erzeugt ein Grauwertbild, das darstellt, wie gut benachbarte Bildpunkte zueinander passen. Und hier sehen wir jetzt, dass der Mann mit dem Hund da deutlich hervorsticht in der Ausgabe. Er scheint jetzt in diesem Fall dunkler und es zeigt sehr klar die Kontur von dem Hund, der Leine und dem Mann, sodass man sich hier eigentlich sicher sein kann, dass so ein Fall von Resampling vorliegt. Zusätzlich nutzen Multimedia-Forensiker sogenannte physikbasierte Methoden, mit denen sie Lichteinfall, Farben oder Schatten untersuchen. Grundsätzlich braucht man natürlich immer zwei Objekte, dass man sagt, okay, die Lichtrichtung von dem Objekt ist konsistent mit der Richtung des Lichteinfalls auf das zweite Objekt, weil man eigentlich ja immer nur ein Bild hat und keine echte Referenz. Hier ist jetzt ein Beispiel, ein Mann im Anzug. Und was jetzt hier geprüft wird, ist, gehört der Kopf zu dem Rumpf. Das heißt, was hier gemacht wird, ist, dass um das Objekt herum Konturen gezogen werden. Und dann wird die Helligkeitsverteilung geprüft entlang dieser Konturen, sowohl für den Anzug als auch für den Kopf des Mannes. Wenn die Verteilungen dann unterschiedlich sind, dann spricht das für eine unterschiedliche Lichtrichtung hier. Und damit kann man dann schließen, dass dieses Bild wohl inkonsistent ist. Die Tricks der Fälscher und die Werkzeugkiste der Analytiker liefern sich einen technischen und methodischen Wettlauf, der fortdauert. Und das, was für falsche Nachrichten und gefälschte Bilder gilt, entwickelt sich gerade in rasantem Tempo auch auf dem Gebiet der menschlichen Stimme. Auch hier fing das erst einmal ganz harmlos an. Zum Beispiel als technisch-künstlerischer Zugriff auf den Gesang. Popstars verlassen sich heute kaum noch allein auf die eigene Stimme. Und auch Amateure können sich mit einem Programm wie Autotune klingen lassen, wie sie im Leben nicht klingen. Die Kehrseite der Medaille ist, der Computer, der eben noch dafür sorgt, dass beim Singen kein Ton daneben geht, kann eine Sprache, eine Sprechweise auch perfekt imitieren und zu Zwecken benutzen, die weniger erfreulich sind. So wie der Leierschwanz. I'm Barack Obama, and I think that my digital voice is quite impressive. I don't know exactly how they made it, but I'm really impressed. Voice Copying. Die Rechner der jungen Firma Lyrebird in Montreal zerlegen die menschliche Stimme in kleinste Bestandteile und können diese nach Belieben wieder zusammensetzen. Lyrebird-Sprecherin Francesca Shaw. Lyrebird offers a service on our website where anybody can go and record themselves. Auf unserer Website kann jeder seine Stimme aufnehmen, indem er etwa 30 Zeilen Text vorliest. Oder mehr, falls die Stimme besser klingen soll. Aber für den Anfang reichen 30 Zeilen. Das sind nur etwa eine Minute Sprachaufnahme. Das genügt uns, um die Stimme eines Menschen kopieren zu können. Auf unserer Website kann dieser dann irgendetwas eintippen, was er hören möchte, und seine künstliche Stimme sagt es dann. Es geht um den Spaß daran, aber auch um Bildung, das ist uns wichtig. Wir wollen, dass die Menschen diese Technik kennenlernen, damit spielen und aus einer ganz persönlichen Perspektive damit vertraut werden. Lyrebird's Vocal Avatar ist ein Tool, das man ganz unterschiedlich anwenden kann. Segensreich in der Medizin, wo es Menschen, die das Sprechvermögen verloren haben, helfen kann, sich trotzdem in der eigenen Stimme auszudrücken. Vielleicht nicht ganz so segensreich in Werbung und Unterhaltung und ganz sicher gefährlich in den falschen Händen. I am Donald Trump and I think that my digital voice is quite impressive. I don't know exactly how they made it, but I'm really impressed. Fans sind sich ziemlich sicher, dass es sich auch bei dem Michael Jackson, der Jahre nach seinem Tod auf der CD Michael von sich selbst singt, nicht um den echten Michael Jackson handelt. Aber wer ist das? Ist es ein begabter Imitator, der da Breaking News singt? Oder eine Software? Oder ist es doch der echte Michael Jackson, von dem eine Probeaufnahme nur ein wenig produktionstechnisch aufgemöbelt wurde? Kapitel 4: Schöne neue Fake-Welt versus demokratische Zivilgesellschaft. Was, wenn Geschöpfe aus dem Rechner nun in unsere Welt treten? Auf die Bühnen sind sie so schnell gelangt wie auf die Leinwände. Der computeranimierte Popstar Hatsune Miku verbindet ein holographisches Bild mit einer synthetischen Stimme. Echt ist nur der frenetische Applaus, der ihr entgegenbrandet. In einer Welt, in der wir Nachrichten, Bilder und Stimmen immer weiter ersetzen, manipulieren und missbrauchen können, wird es Zeit für eine neue Ethik der Kommunikation und der Erscheinungen. Die Vermischung des Informationsflusses mit Fake News ist nicht das Problem, sondern ein Symptom. So wie sie zerstörerisch auf die Demokratie und die freie Diskussion einwirken, treiben sie Entdemokratisierung und Gewalt voran. Die Enttarnung von Fake News und Faktenchecks sind notwendig, wenn uns an der liberalen Gesellschaft und im Geist der Aufklärung und Toleranz gelegen ist. Die Vermischung von realen und manipulierten Bildern ist nicht das Problem, sondern ein Symptom. So wie sie das Vertrauen in eine allgemeine und gemeinsam bewohnte Wirklichkeit zerstören und zum Versprechen künstlicher visueller Paradiese werden oder zur allfälligen Zerstörungslust beitragen, so bedrohen sie das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und in die der anderen. Die Übertragung von Sprache von einem realen zu einem virtuellen Subjekt und die akustische Vermischung von Mensch und Computer ist nicht das Problem, sondern ein Symptom. Wie soll jemand noch Wort halten können, wenn jedes Wort schon gefälscht sein könnte? Wie sollen wir noch jemandem Glauben schenken können, der möglicherweise etwas spricht, was er nie gesagt hat? Denn die reale Begegnung im öffentlichen Raum ist nur noch ein seltener Ausnahmefall. Was wir erfahren von der Welt und von den Menschen in ihr, ist zum größten Teil durch Medien vermittelt. Wenn wir also den Texten, den Bildern, den Tönen nicht mehr vertrauen können, hilft nur das Vertrauen in die Vermittler. We've really worked hard to create Wir haben uns wirklich bemüht, ethische Prinzipien aufzustellen, die wir beachten, wenn wir diese Technologie in die Welt bringen. Deswegen bieten wir das Voice Copying nur auf unserer Website an. Man kann sich da nur selbst aufnehmen. Wir nehmen diese Aufnahmen in Verwahrung und bieten dem Sprecher an, mit seiner Stimme zu spielen. Aber nur mit seiner eigenen. Niemand kann einfach ein Audio von irgendjemand anderem hochladen und bekommt eine künstliche Stimme, mit der er machen kann, was er will. So sollte es zumindest sein, wenn ethische Standards auch organisatorisch umgesetzt werden. Technisch ist aber längst möglich, was moralisch verwerflich ist. Das eigentliche Problem liegt im Willen, die Menschen zu täuschen auf der einen und im Willen, sich täuschen zu lassen auf der anderen Seite. Was im Kinosaal und auf der Popbühne noch lustvolles und offenes Spiel ist, wirkt in Politik und Gesellschaft als immer gefährlicheres Gift. Als wären wir nicht mehr an der Wirklichkeit interessiert, sondern nur an derjenigen Form der Fälschung, die unserem Gemüts- und Geisteszustand am meisten entspricht. Wir müssen aber auch begreifen, dass jeder von uns auch Teil des Problems ist. Denn so absurd das klingt, meine Angreifer waren eigentlich gar nicht das Problem. Diese Spinner, diese Verschwörungstheoretiker, diese Wichtigtour, diese verkappten Journalisten, die irgendwann mal ihren Job verloren haben und jetzt im Netz meinen, irgendwie mit kruden Theorien sich Aufmerksamkeit zu erschleichen, die sind nicht das Problem. Journalist und Blogger Richard Gutjahr. Das Problem ist jeder einzelne von uns, die diese Leute machen lassen, die diese Leute sogar unterstützen, sei es aktiv durch einen Like, durch einen Share, dadurch, dass sie diese Theorien auch, wie soll man sagen, für bare Münze nehmen, aber auch passiv, die so etwas mitkriegen, für total gaga halten und das ist ja durchgeknallt und doof, ach, da reagiere ich doch gar nicht. Und die einfach machen lassen. Was mir am meisten wehgetan hat bei den Angriffen gegen meine Familie und gegen mich, waren nicht mal die Täter, die diese absurden Theorien in die Welt gesetzt haben, sondern es waren all die Tausenden von Likes unter diesen Videos und unter diesen Postings, wo man dann nicht mehr sagen kann, irgendwie, das ist ein verirrter Spinner, sondern das sind große Teile von auch normalen und eigentlich vernunftbegabten Menschen, und die fallen auf so einen Dreck rein. Die Geister sind aus der Flasche. Eine vollkommene zweite Schöpfung als Simulation der ersten ist technisch machbar. Geschichten, Bilder, Stimmen, alles mehr oder weniger einfach zu manipulieren, zu imitieren und zu missbrauchen. Wie kann die demokratische Zivilgesellschaft, wie können Kultur, Politik, Moral und Justiz mit den Entwicklungen Schritt halten? Wir sind, sagt man, ins Post-Truth-Zeitalter eingetreten. In der Welt der totalen Vermarktung und der gespaltenen Gesellschaften kommt es auf die Wahrheit einer Nachricht, die Authentizität eines Bildes, die Identität einer Stimme nicht mehr an. Stattdessen geht es um Aufmerksamkeit, um Affekte, um Manipulation und Gegenmanipulation. Das Feld gehört den Influencern, den Social Bots, den Algorithmen, denen es egal ist, worin die Botschaft besteht, die sie massenweise verbreiten. Es gehört den professionellen Manipulateuren, dem viralen Marketing, den Hacker-Agenten und den Fake-News-Trollen. Welchen Medien kann man als Nutzer noch vertrauen? Was macht die Glaubwürdigkeit eines Journalisten aus? Durch selbstkritische Kontrolle, durch Faktenchecks und durch Zurückhaltung gegenüber ungesicherten Informationen, Bildern und Stimmen versucht man, das zu retten, was die Grundlage jeder Demokratie ist. Gleiche Information, gleiche Wirklichkeit, gleiche Diskurskontrolle für alle. Meinungen und Interessen können nur dann miteinander abgeglichen werden und sich in fairem Wettbewerb begegnen, wenn alle Beteiligten ihre Informationen auf eine gleiche Basis beziehen können. Eben das, was nach dem wissenschaftlichen Weltbild, nach dem freien Zugang zu Presse und Medien und nach den kritischen Methoden der Aufklärung als Wirklichkeit und Wahrheit gelten darf. Anders ausgedrückt, wenn sich eine demokratische Gesellschaft zur Wahrheit des Faktischen als letzten Maßstab für jede Diskussion bekennt, dann bekennt sie sich vor allem zur Arbeit an ihr. Denn diese Wahrheit ist nicht ohne Anstrengung zu haben und manchmal tut sie auch weh. Deshalb ist die Versuchung groß, sich lieber an etwas anderes zu halten, als an diese Wahrheit der Fakten und der Texte, Bilder und Stimmen, die sich kritisch nachprüfen lassen müssen. Fake News sind im Zeitalter des Internets imstande, an politische und soziale Orte zu gelangen, zu denen kritische Aufklärung und demokratische Kritik gar keinen Zutritt mehr finden. Dazu kommt, selbst durch Kritik, Analyse, Widerlegung lassen sich die gefälschten Nachrichten, Bilder und Stimmen nicht mehr aus den Kommunikationskreisläufen verbannen. Im Gegenteil. Fake News finden sogar durch jene Verbreitung und Nachhaltigkeit, die ihnen widersprechen. Sie verbreiten sich nicht mehr linear und logisch, sondern potenziert und unkontrollierbar. Man wird sie einfach nicht mehr los. Und schließlich gibt es eine weitere Neuheit. Postdemokratische, populistische und autokratische Regimes übernehmen Techniken und Methoden der Fake News oder wenden umgekehrt den Begriff an, um jede ihnen unliebsame Information zu desavouieren. Fake News werden dadurch zu einem Herrschaftsinstrument, das sich von herkömmlicher Propaganda nicht nur technisch, also durch Geschwindigkeit, Reichweite und Nachhaltigkeit, sondern auch semantisch unterscheidet. Denn die virale Ausbreitung von Fake News, entweder gegen die Regierung oder nun eben auch in ihrem Namen, macht aus jedem Empfänger auch einen Sender. So entstehen nicht nur einzelne falsche Informationen und daraus wiederum falsche Schlussfolgerungen, sondern ganze Erzählungen, Weltbilder, Ideologien. Daraus wiederum entsteht eine zweite Akzeptanz des Gefälschten. Man weiß zwar, dass es sich um eine Lüge handelt, aber es ist eine mächtige Lüge. Es ist eine Lüge, die mehr Klicks und Likes bekommt als jede Wahrheit. Es ist unsere Lüge. Und wenn Sie mich jetzt fragen, würde es was bringen, irgendwie Fake News einfach nur als Fake News zu benennen und zu sagen, haben wir überprüft, stimmt nicht, dann tun sie ihren Gegnern ja groteskerweise nochmal einen größeren Gefallen, weil um zu sagen, dass etwas nicht stimmt, müssen sie ja vorher erst nochmal diese Behauptung wiederholen. Und jetzt haben sie als Tagesschau beispielsweise oder als, weiß ich nicht was, Süddeutsche Zeitung oder Berliner Morgenpost nochmal natürlich einen viel größeren Verteiler und damit helfen sie ja ihren Gegnern noch mehr, dieses Narrativ in Umlauf zu bringen. Denn eines geht nicht. Ich kann Sie nicht auffordern, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Das funktioniert nicht. Sie müssen sich vorher erst den rosa Elefanten vorstellen. Und interessanterweise, das haben mir Neurologen auch bestätigt, die sagen, interessanterweise sind die Negationswörter nicht un oder ne, das sind die schwächsten, weil sie nämlich passiv sind, weil sie theoretisch sind. Das heißt, die aktiven Dinge, die behält man einfach länger im Langzeitgedächtnis. Fake News, die den ständigen Fluss von Informationen und Austausch vergiften, Fälschungen und Manipulationen, aber auch Denunziationen von Nachrichten im Rahmen von Verschwörungsphantasmen, stellen die Grundlage der Demokratie in Frage. Das Fundament steht plötzlich auf sumpfigem Untergrund. Sie zerstören Journalismus und Massenkommunikation als Kontrollinstrument der Demokratie und machen auf diese Weise das Vertrauen zwischen Regierten und Regierenden unmöglich. Ohne einen freien, aber nicht willkürlichen Informationsfluss, ohne einen vielfältigen, aber an die großen Werte der Moderne, Demokratie, Aufklärung und Menschenrecht gebundenen Meinungsaustausch, ohne eine verlässliche Wirklichkeitstreue und Wahrheitsliebe jeder öffentlichen Aussage wird das Projekt der Demokratie scheitern. Scheitern aber muss dabei auch jede Form von ziviler Gesellschaft, die durch einen Kern von Vertrauen zusammengehalten wird. So wenig es eine Demokratie ohne demokratische Kommunikation gibt, so wenig gibt es eine dauerhaft funktionierende Gesellschaft, in der zwischen Information, Lüge und Phantasma keine klaren Unterscheidungen mehr getroffen werden können. Ich habe noch nie in meinem Leben an einen rosa Elefanten gedacht. Es gibt gar keine rosa Elefanten. Was aber, wenn eine Gesellschaft nicht mehr auf eine Konsensmitte hin gerichtet ist, sondern sich in zwei mehr oder weniger unversöhnbare Teile spaltet, die sich beide vor allem durch ihren Hass auf den jeweils anderen definieren? Was, wenn die ökonomischen Interessen nicht mehr die der demokratischen Politik sind? Wenn also, wie wir erleben müssen, die ökonomische Elite rechtspopulistische Bewegungen finanziell fördert oder sich mit rechtspopulistischen bis rechtsextremen Regimen verbrüdert? Was andererseits, wenn die unter wirtschaftlichen Druck geratenen Medien im Überlebenskampf nahezu um jeden Preis Aufmerksamkeit und Verkauf generieren müssen? Alle Fälschungen, Manipulationen, Bild- und Stimmenraub haben drei Beteiligte. Die Fälscher selbst, die Konsumenten der Fälschungen und diejenigen, die an den Schleusen der Kanäle sitzen, durch die sich die Fälschungen bewegen. Wem sollen wir die größte Schuld daran zuschreiben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich nicht mehr an eine gemeinsame Wirklichkeit und Wahrheit binden kann, an keine Moral ihrer Abbildung, an keine Regel ihrer Diskussion, an keine demokratische Verpflichtung ihrer Medien? Falsche Frage. Entscheidend ist, dass die Verbreitung von Fake News, von manipulierten Bildern und simulierten Stimmen nicht allein ein technisches Problem ist und auch nicht allein eine Frage nach harmlosen oder bösartigen Absichten. Wie eine Gesellschaft mit der Abbildung von Wirklichkeit und der Suche nach Wahrheit umgeht, entscheidet sich in ihrer politischen Kultur. Einer gefestigten demokratischen Zivilgesellschaft könnten auch die technisch perfektesten Fälschungen nicht wirklich etwas anhaben. Einer geschwächten Demokratie dagegen werden schon die plumpesten Fälschungen gefährlich. Welches Interesse hat eigentlich ein Leierschwanz daran, die akustischen Signale aus seiner Umwelt zu faken? Vielleicht ist es ein sehr individueller Balzruf, eine Verführung oder die Markierung eines Reviers, eine Drohung. Oder der Leierschwanz hat einfach Spaß daran, seine Umwelt zu täuschen, eine Tarnung. Beim Leierschwanzmännchen zumindest ist es die pure Lust an der Verführung. Echt oder Fake? Der Kampf um die Wirklichkeit. Ein Feature von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Nikolaus Bender, Sigrid Burgholder, Bernd Hahn, Nina Lentföhr und Matthias Buntschuh. Technische Realisation: Günter Kasper, Benedikt Bitzenhofer und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.